ziehe mir manchmal Pilze rein. Aber Crystal kenne ich noch nicht. Ich stehe auf Mescalin. Das hat dir richtig die Birne. Hey, voll in die Fresse! Desto größer der Absturz. Menschen töten Menschen! Menschen töten Menschen!